Ein Denkmal in der Luft über der Hellerwiesen, ein Denkmal im Rauch, im Rauch. Ein Denkmal in der Luft über der Zuckerlfabrik, ein Denkmal im Rauch. In der Luft, im Rauch über der Hellerwiesen, hörst die Resser stampfen, hörst die Wegen rumpeln. In der Luft, im Rauch über der Hellerwiesen, Romale, Tschawale, hörst das Singen. Hörst das Feuerprasseln unterm Gulaschkessel? Wo kommt's ihr her? Wo fahrt's ihr hin? Was kosten die Rösser? Was zahlen's dort für Körbe? Hörst die Kinder schreien beim Fangerlspülen? A Denkmal in der Luft über der Hellerwiesen. A Denkmal im Rauch, im Rauch. A Denkmal in der Luft über der Zuckerlfabrik. A Denkmal im Rauch. In der Luft, im Rauch über der Hellerwiesen. Räumt's die Wäsch weg, die Zigeuner kommen. In der Luft, im Rauch über der Hellerwiesen. Die Zigeunerin hat gesagt, die heiratet bald. Ein Denkmal in der Luft über der Hellerwiesen. Ein Denkmal im Rauch, im Rauch. Ein Denkmal in der Luft über der Zuckerlfabrik. Ein Denkmal im Rauch. Ein Denkmal in der Luft für die Bädelkinder, für die Wahrsagerinnen, für die Arbeitsscheichen, für die Rostäuscher Diebsgesindel Untermenschen, die was aufgestiegen sind im Rauch. Und der Wind wart den Rauch auf die Hellerwiesen, und sie leben im Rauch, im Rauch. Ein Denkmal in der Luft über der Hellerwiesen, ein Denkmal im Rauch.